Abgrundtiefe Liebe. Kriminalhörspiel von Sabine Ludwig. Spanien! Jedes Jahr im Sommer, jeder Stilchen wieder los. Mit Sack und Pack nach Spanien, weil es da ja nicht viel kost. Mit Flieger, dann mit Neckermann und Banger, Wälder. So viele Moschen kommen und sind so richtig groß in Form. Ich merke schon, dass mit dem Singen hat es nicht angefangen. Im Namen von Happy der Reisen heißen wir Sie herzlich auf unserer wunderschönen Ferieninsel willkommen. Es ist sonnig und wir haben 26 Grad. Du, guck mal, die beiden da vor uns. Jetzt knutschen sie schon wieder. Die Wassertemperatur, die beträgt 21 Grad. Der Typ könnte ihr Vater sein. Verstehst du, warum sich junge Mädchen mit so alten Knackern einlassen? Na, vielleicht hat er ja Geld. Wir bitten die Gäste der Hacienda del Mar, sich zurechtzumachen. Jetzt passt dir in die Bluse. Können die nicht warten bis... Hörst du mir überhaupt zu? Der würde ich auch gern wohin fassen. Ich hasse Pauschalreisen. Und ich hasse es, dass du dich nie festlegen willst. Wenn ich nicht die Idee mit dem Last Minute gehabt hätte, wären wir wieder nur nach Südtirol gefahren. Stundenlang im Auto und teurer wäre es auch noch gewesen. Und du den ganzen Tag auf dem Berg und ich kann sehen, wo ich bleibe. Oh mein Gott. Wie fährt der bloß? Bestimmt hängen wir schon mit einem Rad über dem Abgrund. Sieh doch nur, Schatz. Das Meer. So blau, ist das nicht toll? In der Tat. Toller Urlaubskitsch. Was gibt's denn da zu lachen? An was denkst du überhaupt die ganze Zeit? Ach so, ich verstehe. Pass nur auf, dass dir nicht die Augen aus dem Kopf fallen. Wie bitte? Meinst du, ich merke nicht, dass du dieses Mädchen die ganze Zeit anstarrst? Gefällt dir wohl, was? Jung, schlank und natürlich blond. Nicht schon wieder. Ist doch nicht meine Schuld, dass du ständig hinter anderen Frauen herguckst. Das verletzt mich eben. Aber eins sage ich dir. Wenn du jemals fremd gehst, dann gnade dir Gott. Für die Damen und Herren, die Casa Palmyra gebucht haben, ist unser Tag gleich beendet. Casa Palmyra? Das sind wir, Schatz. Vergiss deine Jacke nicht, ja? Hilf mir mal. Nimmst du meine Tasche? Guck mal, ob das die weißen Bungalows da drüben sind? Mit dem Swimmingpool? Ist das nicht toll? Viel Wissenswertes über die Insel. Tipps zum Einkaufen, Essen, wo sie was trinken können, wo sie ihr Sommerjob kaufen können, wo der Stroh liegt. Also, das werde ich mir morgen. Dieses Pärchen wohnt auch hier. Hoffentlich nicht direkt neben uns, bei den dünnen Wänden im Süden. In dem Bungalow da vorne scheint die Rezeption zu sein. Bleibst du mit dem Koffer hier? Ich hole schon mal die Schlüssel. Und wer weiß, wo unser Apartment ist, nachher geht sie ganz weg wieder zurück. Sie sehen etwas verloren aus, mein Freund. Vor ein paar Stunden noch der graue Februar in Deutschland. Und jetzt, wie durch ein Fingerschnipsen, findet man sich versetzt unter blauen Himmel, mitten hinein in Licht und Blumenpracht. Sehen Sie doch nur den leuchtend roten Hibiskus dort hinten. Und eine Luft, wie Seide und immerwährender Frühling. Aber ehe man sich umsehen kann im Paradies, da sind die Frauen schon dabei, es in Besitz zu nehmen. So sind sie, praktisch, bis zur letzten Sekunde. Man möchte vielleicht etwas verschnaufen. Ein wenig Zeit zur Besinnung haben, sich den Staub aus den Kleidern schütteln, wie man früher so schön sagte. Aber da ertönt es schon. Bleib du bei den Koffer vorn, ich hol den Schlüssel, rühr dich nicht vom Fleck. Ah, und unsanft fällt man aus allen Träumen. Ah, da kommt ihre Herzensdame schon zurück. Wir sehen uns sicher später. Guten Tag. Ist das nicht einfach toll hier? Die Blumen und die Luft. Was hast du denn mit unserem Lustkreis gesprochen? Seine Geliebte stand neben mir an der Rezeption. Scheint wirklich wahnsinnig jung zu sein. Und verliebt. Tja, Da hast du keine Chancen, Schatz. Stell dir vor, sie haben wirklich das Apartment neben uns. Wir die Nummer 308 und sie die 307. Also ich möchte ja nicht mit so einem alten Kerl in einem Bett. Na, und nach Geld sieht der Typ ja nur auch nicht aus. Hat er dir gesagt, was er macht? Urlaub, nehme ich an. Ach, ich meine doch beruflich. Ich finde, er sieht aus wie ein Bankangestellter. Vielleicht hat er ein paar Millionen unterschlagen und sich mit seiner Sekretärin auf und davon gemacht. Kommst du, Schatz? Hier geht's lang. Wenn ich es richtig verstanden habe. Also gut, Deutsch hat der Typ an der Rezeption nicht gesprochen. Konnte mir nicht mal sagen, wo hier ein Supermarkt in der Nähe ist. Wir brauchen doch für morgen was zum Frühstück. Heute Abend können wir ja essen gehen zur Feier des Tages. Was meinst du, Schatz? Ach, das wird bestimmt ganz toll. Aber ja, zur Feier des Tages. Roter Wein, Fisch vom Grill, Gitarrenklänge. Ihre Hand auf die meine gelegt. Da sind wir. Und 307 ist gleich nebenan. Na, das kann ja heiter werden. Und dann das Unvermeidliche. Weißt du, dass ich dich wahnsinnig liebe, Schatz? Und ich werde wie immer lächeln und vielsagend ihre Hand drücken, dem Ober zuwinken und eine Flasche Sekt bestellen, nur um nichts sagen zu müssen. Ober, eine Flasche Sekt. Das heißt doch nicht Ober, Schatz, das heißt Camarero. Lieber richtiges Deutsch als falsches Spanisch. Warte mal, hier steht's. Champagne. Wie Champagne, ganz einfach. Also nochmal. Camarero, una Champagne, por favor. Siehst du, jetzt hat er es verstanden. Hast du übrigens bemerkt, unsere Nachbarn sitzen da hinten? Ich glaube, die haben noch keinen Bissen runtergekriegt. Wie die Turteltauben, das ist ja nicht normal. Prost, mein Schatz, auf einen unserer super tollen Urlaube zu zweit. Auf den letzten. Was sagst du? Unser letzter Urlaub? Unser letzter Urlaub zu zweit. Ich verstehe nicht. Wir werden hoffentlich noch oft zusammen Urlaub machen. Aber eben nicht mehr allein. Verstehst du jetzt? Du willst noch nicht etwa sagen? Ganz genau, Schatz. Wir bekommen ein Baby. Bist du dir sicher? Wie spät? Ich meine, seit wann? Ich bin in der 12. Woche, also Ende 3. Monats. Vorher hätte ich auch gar nicht fliegen dürfen. Mach doch nicht so ein Gesicht, das ist ja zum Fürchten. Ich weiß, was du sagen willst. Natürlich hätte ich viel früher, aber ich brauchte die Zeit, um nachzudenken. Und für mich eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen. Und jetzt bin ich ganz sicher. Schatz, du musst dir das doch mal vorstellen. Ein Kind. Ein Kind von uns beiden. Das ist wie ein Wunder. Immerhin bin ich fast 40. Ein Albtraum. Das ist ein Albtraum. Du hast doch die Pille genommen. Schrei nicht so. Ich habe sie vielleicht mal vergessen. Ohne Absicht natürlich, unbewusst. Ganz unbewusst. Das musst du mir glauben, Schatz. Ich muss mal raus, frische Luft. Bin gleich wieder da. Darf ich Ihnen Feuer geben oder wollten Sie die Zigarette nur so in der Hand halten? Wie bitte? Danke. Alles nicht so einfach, was? Jetzt purzeln die Gedanken so durcheinander. Wie komme ich da wieder raus? Das ist ein Problem, in der Tat. Was haben Sie jetzt vor? Ich könnte mich von ihr trennen. Was für eine absurde Idee. Und das wissen Sie auch. Stellen Sie sich nur die Szene vor, die sie Ihnen machen wird. Sie sieht aus, als ob sie das sehr gut kann. Und Sie hassen doch Szenen, nicht wahr? Und Sie hassen es ganz besonders, wenn eine Frau weint. Und dann der moralische Druck. Wie stehen Sie vor Freunden und Bekannten da? Nein, mein Freund. Der richtige Zeitpunkt zur Trennung ist längst verstrichen. Leider sind wir Männer sehr, sehr schwach und selten konsequent. Das gibt den Frauen ja diese Macht über uns. Ich könnte auch ein Lied davon singen. Danke für Ihr Mitgefühl, mein Herr. Stehe jederzeit zur Verfügung. Sie sollten Ihre Freundin da drinnen nicht so lange allein lassen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, klopfen Sie an. Zimmer 307, direkt neben Ihnen. Guten Abend. Was hast du so lange draußen gemacht, Schatz? Nur im Hemd. Die Nächte sind noch kühl. Du weißt doch, wie schnell du dir eine Erkältung holst. Die Nächte sind noch kühl, Schatz. Dieses verdammte Bemuttern. Wie hatte ich ihr bloß je glauben können, sie wolle kein Kind? Sie braucht eins. Was heißt eins? Einen ganzen Stall voll mit Kindern, denen sie die Scheiße vom Hintern und den Rotz von der Nase wischen kann. Ich habe mir noch eine Vanillecreme bestellt. In letzter Zeit habe ich einen Heißhunger auf Pudding und Kuchen. Keine sauren Gurken? Da sitzt sie nun und stopft sich das süße Zeug rein. Gesegneten Leibes, dass ich nicht lache. Wenn sie jetzt schon so frisst, wie sieht sie dann wohl in 2 Monaten aus? In 4? Sie wird eine von denen sein, die ihren Bauch stolz vor sich hertragen. Früher war es verpönt, sich als Frau so in der Öffentlichkeit zu zeigen. Womöglich will sie, dass ich bei der Geburt dabei sein soll. Irgendwo habe ich gelebt werden kann von diesem Anblick. Das ganze Blut. Wollen wir nicht zahlen, Schatz? Ich möchte so gerne ein wenig am Meer entlang gehen. Aber vergiss deine Jacke nicht. Oh, gute Nacht, Schatzlein. Ich bin todmüde. Morgen gehen wir auf den Markt, ja? Da wird man unfreiwillig zum Voyeur. Schiefes Bild. Gehört sowieso nicht zu meinen Vorlieben. Dann schon richtig. Eins steht fest. Ich werde sie nicht mehr anrühren. Der Gedanke, dass da... Womöglich bewegt es sich dabei. Aber wenn ich noch nicht mal mehr mit ihr schlafen kann, was bleibt denn dann? Verstehen tun wir uns doch nur noch im Bett. Der hat wirklich verdammtes Glück mit seinem Betthäschen. Die jungen Dinger sind noch nicht so scharf auf Familie und Kinder kriegen. Die wollen sich amüsieren, lachen, lieben. Das ist doch unglaublich. Ich hätte nicht übel Lust, an die Wand zu klopfen, um denen den Spaß zu verderben. Vielleicht kriegt sie vor Schreck einen Krampf. Aber nein, diese Sorte Mädchen ist abgebrüht. Die treiben's überall. Und wenn sie wissen, jemand guckt zu, dann... Nutten. Alles Nutten. Verdammt, verdammt, verdammt. Zu den unvergesslichen Eindrücken gehört eine Wanderung in der Caldera del Taurito, Vulkankessel. Höhenunterschiede von 2000 Metern, Basalkomplex, plutonisches Gestein, hier steht's. Wir empfehlen eine Wanderung, die in 5 Stunden von der Cumbresita zum Pico de la Cruz. Sie ist allerdings nur geübten Bergwanderern zu empfehlen, die trittsicher und schwindelfrei sind, da der schmale Pfad ungesichert in 1500 Meter Höhe verläuft. Feste Bergschuhe erforderlich. Da kann sie sowieso nicht mit ihren albernen Schuhen. Tennisschüchen mit rosa Tüllschleifen statt Schuhbändern. Das ist ihr Stil. Warum habe ich damals nicht endgültig Schluss gemacht? Ich hätte meine Wohnung für mich, meinen Urlaub, überhaupt mein ganzes Leben und irgendwann auch wieder eine Frau, mit der man mal reden kann. Über Bücher, Musik, Philosophie. So eine etwas unterkühlte, die nur in den richtigen Momenten heiß und feurig wird. Habe ich Sie etwa aus der Dusche geholt? Guten Morgen. Annabella ist schon unterwegs. Swimmingpool, Strand, eine Sonnenanbeterin. Und zum Frühstück nur schwarzen Kaffee. Ja, und? Ach so, natürlich. Da ich Ihre Freundin weggehen sah, dachte ich, Sie leisten mir vielleicht beim Frühstück Gesellschaft. Es gibt eine nette Bar unten an der Promenade. Aber, wie ich sehe, ist schon da der Tisch gedeckt für ein trautes Frühstück zu zweit. Nun gut, vielleicht ein andermal. Wie wär's mit morgen? Oh, tut mir leid, wir wollen früh los. Ich möchte Annabella die Schönheiten der Insel vorstellen. Die Quellen von San Andreas, den Urwald bei Los Tilos, die Bananenplantagen. Wir haben einen Wagen gemietet, das ist viel angenehmer als eine Fahrt im Bus. Sie kennen sich gut aus. In der Tat. Ich liebe diese Insel sehr und war schon oft hier. Man entdeckt immer wieder Neues. Ich wollte als erstes die Kraterwanderung in der Caldera machen. So. So als erstes. Heben Sie sich doch das für zuletzt auf. Als krönenden Abschluss sozusagen. Und nehmen Sie unbedingt Ihre Freundin mit. Komischer Kauz. Und nehmen Sie unbedingt Ihre Freundin mit. Was soll das heißen? Stell dir vor, was passiert ist. So eine Unverschämtheit. Ich lege unsere Handtücher auf die beiden Liegen, die da hinten unter dem Hibiskus, und gehe zurück. Da sehe ich, wie dieses junge Ding von nebenan einfach mein Handtuch von der Liege nimmt und sich hinlegt. Ich natürlich sofort hin und sie zur Rede gestellt. Und weißt du, was die antwortet? Sie hätte für die Liegen genauso bezahlt wie ich und ein Handtuch drauflegen, das täten nur Spießer. Na, der habe ich aber meine Meinung gesagt. Arme Annabella. Was meinst du? Ach, du weißt sogar schon, wie diese Dame heißt. Ist ja interessant. Was weißt du denn noch von ihr? Ihre Oberweite? Höchstens 75b. Für dich viel zu klein. Ich liebe kleine Brüste. Hast du an die Eier gedacht? Na, bravo. Ist es denn zu viel verlangt, wenn ich dich bitte? Na komm, Schatz. Mach nicht so ein Gesicht. Wir lassen uns unseren ersten Urlaubstag doch nicht durch eine dumme Gans und zwei harte Eier vermiesen. Außerdem ist doch jetzt gleich dieser Begrüßungscocktail im Hotel sowieso. Da kannst du allein hingehen. Begrüßungscocktail, wenn ich das schon höre. Ach bitte, Schätzelein, komm doch mit. Das dauert doch nicht lange. Außerdem sagen die einem was für den Rückflug. Rückflug? Wir sind doch gerade erst angekommen. Na ja, aber bei Charterflügen muss man 2 Tage vorher bestätigen, dass man zurückfliegt. Könnte doch sein. Wir bleiben hier und die Götter von Luft und Liebe. Oder du lässt mich einfach hier zurück und fliegst allein nach Hause. Happy der Reisen begrüßt Sie heute recht herzlich als seine Gäste bei einem Glas Sangria oder auch Saft für alle, die keinen Alkohol mögen oder denen das so dick macht. Was ist denn das hier für eine Seniorenparty? Bitte, Schatz, nicht so laut. Hier kost mal, schmeckt ganz schlecht. Hat eine ganze Reihe von interessanten süße Brühe. Haben die nichts Richtiges hier? Die Sie nur so bei uns bei Happy der Reisen machen können. Also eins sage ich dir gleich. Du kriegst mich nicht mit diesen Bermuda-Shorts-Touristen zusammen in einen Bus. Psst! Hier, auf Eseln durch das Tal der 1000 Palmen. Das muss man einfach mal nicht machen. Warum nicht gleich auf dem Kamel? Das kommt noch. Guck mal, hier steht's. Kostet aber auch 5.500 Peseten. Das sind in Mark. Sind mir die Posterbälle da? Das Tollste. Während der ganzen Zigarren-Videofilm wieder... Los, Mädchen, ich habe keine Lust, hier meine kostbare Urlaubszeit zu verplempern. Warte doch noch, Schatz. Die bieten auch Wanderung an. Da tun wir auch nicht auf die Uhr schauen. Aber jetzt muss ich noch was sagen zu Ihrer Sicherheit. Unser Führer, der Manolo, der kennt sich wirklich aus. Und ich muss Sie noch mal warnen. Denken Sie bitte nicht, da kann ich Ihr Spanner je allein los. Die Caldera del Taurizo ist nicht ungefährlich. Das ist kein Sonntagsspaziergang. Letztes Jahr ist eine Frau abgestürzt. Das hat Tage gedauert, bis man die da unten rausgeholt hat. Aber die war natürlich sowieso schon mausetot waren. Schauergeschichten. Bloß um ihre dämlichen Wanderungen zu verkaufen. Nicht mit mir. Deinen Erfahrungen. Lorbeer Wäldern von Los Tilos. Das müssen Sie einfach mal gesehen haben. Wir holen Sie morgens vom Hotel ab. Haben wir ein Sandwich-Paket? Reibst du mir den Rücken ein, Schatz? Sag mal, man sieht doch nicht etwa schon was. Vielleicht hätte ich einen Anzug kaufen sollen statt im Bikini. Was meinst du? Hm? Meinst du, ich kann den Bikini noch tragen? Ich denke, der ist neu. Oh. Von wegen dem Baby, meine ich. Guck doch mal. Du guckst mich ja gar nicht an. Du siehst aus wie immer. Was sagst du, Schatz? Nichts. Vielleicht findest du mich nachher ja eklig mit dem dicken Bauch. Dabei ist dein Bäuchlein ja auch nicht gerade klein. Gilli, gilli, gilli, gilli. Lass das bitte. Soll ich dich nicht eincremen? Nein. Aber Schatz, du weißt doch, wie gefährlich das ist. Ohne Sonnenschutz, von wegen Hautkrebs und so. Ich habe extra Lichtschutzfaktor 12 gekauft. Da kannst du 12-mal so lange in der Sonne bleiben, als wie ohne. Als ohne. Sag ich doch. Du musst besonders aufpassen mit deiner hellen Haut. Und den Leberfleck da, den würde ich auch mal untersuchen lassen. Lass mich doch in Ruhe mit deinen medizinischen Weisheiten aus dem bunten Blatt. Ich mache mir eben Sorgen um dich, Schatz. Es ist eben so, wenn man jemanden liebt, dass man sich Sorgen um ihn macht. Das muss den Frauen wohl angeboren sein, dieses sich Sorgen machen. Unter diesem Deckmäntelchen halten sie einen unter Kontrolle, von Geburt an bis zum Grabe. Mama immer mit ihrem, du willst doch nicht, dass ich mir Sorgen machen muss. Und Mama hat sich nie Sorgen machen müssen. Bis heute. Wenn sie wüsste. Ich gehe ins Wasser. Kommst du mit? Und wer passt auf unsere Sachen auf? Guten Abend. Hatten Sie in Anbetracht der Umstände einen schönen Tag? Rauchen Sie? Eines der Laster, das ich aufgegeben habe. Es bleiben noch genug andere übrig. Das habe ich gestern Nacht gehört. Aber ich bitte Sie, so puritanisch. Nein. Die Liebe zählt allenfalls dann zu den Lastern, wenn sie so unangenehme Folgen zeitigt wie bei Ihnen. Jede Frau, die ein Kind bekommt, wird Mutter. Das ist nicht nur ein biologischer Prozess, sondern in erster Linie ein psychologischer. Und wenn sie vorher noch so, aufgeschlossen für Erotik gewesen sein mochte, das ist weg. Für immer. Was bleibt, ist... ein Muttertier. Oh, so wenig schmeichelhaft hätte ich es nicht ausdrücken wollen. Aber genau das ist es. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass der bittere Kelch der Vaterschaft an mir vorbeigegangen ist. Wobei ich überhaupt nicht ausschließen möchte, dass ich nicht in späteren Jahren... schauen Sie mich ruhig an. Ich bin 55. Aber wer sollte es mir verwehren wollen, mir das Alter mit einem Wesen aus meinem eigenen Fleisch und Blut zu versüßen? Sie wissen ja, eine Baum pflanzen, ein Haus bauen, einen Sohn zeugen. Aber wo steht geschrieben, wann das zu geschehen hat? Ich bin 37. Na also, blutjung. Da werden Sie sich doch nicht Ihre Zukunft ruinieren wollen. Was machen Sie eigentlich beruflich? Akademiker, nehme ich an? Studienrat für Geographie und Geschichte. Oh, das ist schlecht. Bitte? Nun, als Beamter haben Sie kaum Möglichkeiten, Ihr Einkommen zu, zu verschleiern. Warum sollte ich das tun? Nach Ihrem Gehalt wird die Höhe der Alimente berechnet. In Ihrem Fall müssen Sie mit mindestens 500-600 Mark rechnen. Sie kennen sich gut aus. Zwangsläufig. Beinahe wäre ich ebenfalls in eine solche unerquickliche Situation geraten, wenn nicht das Schicksal... Ja? Nun, meine erste Frau, sie war schwanger und schon recht unbeweglich. Sie stürzte die Treppe hinunter. Es war nichts mehr zu machen. Oh, das tut mir leid. Das ist ja furchtbar. Ach, lassen Sie nur. Das ist über 20 Jahre her. Ich erinnere an Sie. Haben Sie Pläne für den morgigen Tag? Meine Freundin will unbedingt in den Norden, in den Lorbeerwald. Sehr schön. Das wird Ihnen bestimmt gefallen. Aber pflücken Sie keine Blätter ab. Das ist Naturschutzgebiet. Das müssen Sie mir nicht sagen. Nichts für ungut, mein Freund. Sie gestatten doch, dass ich Sie zurück zu Ihrem Apartment begleite? Es ist doch mein Weg. Kann man denn hier nicht mal ein Fenster aufmachen? Das ist ja zum Ersticken. Weil dann die Klimaanlage nicht funktioniert. Die funktioniert doch auch so nicht. Jetzt komme ich zum Höhepunkt unserer Fahrt. Der Höhepunkt unserer Fahrt werden die Lorbeerwälder von Los Tilos sein. Hier haben wir circa 2 Stunden Aufenthalt, die Sie zu einer kleinen Wanderung oder auch zu einem typisch spanischen Paella-Essen in der Taberna Azul nützen können. Ich muss Sie allerdings darauf hinweisen, dass das Essen nicht im Preis inbegriffen ist. Ich hätte mich nie auf diesen Schwachsinn einlassen sollen. Du, ich habe auch schon über Namen nachgedacht. Wie findest du Vanessa Rebecca für ein Mädchen? Ein Mädchen überhaupt toll, nicht? Und Marc-André für einen Jungen. Oder Maximilian Alexander, aber das ist vielleicht zu lang. Muss ja auch zum Nachnamen passen. Schatz? Hm? Man muss einen Vornamen nehmen, der zum Nachnamen passt. Findest du nicht? Durchaus. Wir müssen natürlich überlegen... welchen Nachnamen das Baby? Na, welchen wohl? Deinen natürlich. Jetzt geht das wieder mit der Heiraterei los. Ob mit oder ohne Kind. Dazu kriegt sie mich nie. Auch wenn wir nicht verheiratet sind, kann das Kind deinen Namen bekommen. Ich habe mich schon erkundigt. Einbenennung heißt das. Allerdings müssten wir dafür zusammenleben. Aber das müssen wir jetzt sowieso. Deine Dunkelkammer ist ideal als Kinderzimmer. Was fotografierst du schon groß? Schleppst immer deine Kamera mit und machst keine Fotos, jedenfalls keine richtigen. Na klar, keine Bilder von ihrem Bikini, von Palmen und Meer, kein Gruppenbild mit Busfahrer, nichts, das man ins Familienalbum kleben kann. Dein Arbeitszimmer wird Schlafzimmer, dein Schreibtisch stellen wir ins Wohnzimmer unter das Fenster und da, wo jetzt diese komische Liege steht. Diese komische Liege ist von Corbusier. Naja, bequeme sie jedenfalls nicht. Du kannst sie ins Schlafzimmer stellen. Und wir haben Platz für meine Essecke. Das hast du dir ja fein ausgedacht. wohl schon einen maßstabgerechten Plan angefertigt und genau festgelegt, wo die Häkelgardinchen hinkommen und die Zahnputzgläser im Bad. Du kannst so gemein sein. Jetzt hör auf zu heulen hier im Bus. Die gucken ja schon her. Das ist mir egal. Du liebst mich eben nicht. Wahrscheinlich hast du mich nie geliebt. Und jetzt, wo ich ein Kind bekomme, dein Kind bekomme, da willst du mich... Bitte nicht so laut, bitte. Du wirst mich loswerden. Gibst du zu? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist nur... Ich verspreche dir, wir finden einen Ausweg. Ausweg? Eine Lösung, meine ich. Eine Lösung für unser Problem. Ich habe kein Problem, Schatz. Ich bekomme ein Kind von dem Mann, den ich liebe und mit dem ich für immer zusammenbleiben will. Für immer und ewig. Und ehe dieser Mann mich verlässt, bringe ich ihn um. So leid es mir tut, meine Damen und Herren, ich muss für einen kleinen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Bitte denken Sie daran, wir fahren pünktlich um 15 Uhr hier los. Wer dann nicht im Bus ist, muss leider auf eigene Kosten oder zu Fuß zurück zum Hotel. Ich gehe raus. Jetzt, wo das Essen kommt? Na, so ein Zufall. Gerade eben sage ich noch zu Annabella, vielleicht treffen wir unsere Nachbarn. Die wollten heute auch... Sie sind doch nicht etwa mit dem Bus gekommen. Ja, doch. Ach, und jetzt werden die landestypischen Spezialitäten verabreicht, nicht wahr? Kommen Sie, wir gehen ein paar Schritte. Wo ist denn Annabella? Ich meine, Ihre Freundin. Annabella läuft nicht gern. Sie sitzt vor dem Restaurant auf der Terrasse, sonnt sich, wie immer. Naja, warum soll nicht jeder das tun, wozu er Lust hat? Wie recht Sie haben, junger Mann. Das ist das Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft. Schauen Sie nur, ein prachtvolles Exemplar Aeonium canariense. Wie bitte? Sie können auch Hauswurz dazu sagen. Allerdings präsentiert er sich uns hier in 34 Unterarten, von denen die größte... Sie sind Biologe. Nein, nein, nein. Eher so eine Art Privatgelehrter. Was machen Sie denn beruflich? Nun, ich war in der Verwaltung tätig, habe mich jedoch vor einem Jahr in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen. Rente? Mit Mitte 50? Ist das nicht ein wenig früh? Och, wissen Sie... Eine Erbschaft hat es mir ermöglicht, mich fürderhin ganz meinen privaten Neigungen hingeben zu können. Sie glücklicher. Ich glaube, dann würde ich meinen Rucksack nehmen und von den Bergen gar nicht mehr runterkommen. Halt, halt, halt, halt! Sie müssen fortan hübsch auf dem Boden bleiben, wo Sie doch bald Vater werden. Erinnern Sie mich nicht daran. Ich hatte es für einen Moment wirklich vergessen. Dieser Urwald hier ist... Unglaublich beeindruckend. Ja, ja, ja, ja, das ist die unbezähmte, vom Menschen noch nicht unterjochte Natur. Das wächst, das vergeht. Und selbst der Tod gebiert neues Leben. Der Verfall setzt Säfte und Kräfte frei. Warum bin ich nicht wenigstens ein ganz klein wenig glücklich? Oh. Denn auch wenn ich diese Frau nicht liebe, es ist mein Kind, das da geboren wird. In ihm werde ich einmal weiterleben. Sie sind eigentlich noch zu jung, um sentimental zu sein. Ich will Ihnen etwas sagen. In ein paar Jahren stehen Sie vor einem völlig fremden Wesen, dem Sie genauso gleichgültig sind wie das Wesen Ihnen, und fragen sich, ob es das wert war, dass Sie das Kostbarste geopfert haben, das es gibt, Ihre Freiheit. Haben Sie eigentlich noch einmal geheiratet? Ich meine, 20 Jahre sind eine lange Zeit. Sehen Sie, da hinten winkt Annabella. Wir sind von der anderen Seite zurückgekehrt. Ich danke Ihnen vielmals für die anregende Unterhaltung, aber Annabella wartet und hupt da nicht Ihr Bus? Mein Gott, die Hitze hier drin ist ja nicht zum Aushalten. Ich habe was zu trinken für dich besorgt. Und ein Sandwich mit kaltem Huhn. In Plastik eingeschweißt. Du hast doch den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich dachte... Ja, ja, wirklich lieb von dir. Schmeckt besser, als es aussieht. Übrigens, dieses Flittchen von nebenan war auch in dem Lokal. Das heißt, nicht drin, sondern draußen. Hat auf der Terrasse gelegen, halb nackt und sich geräkelt. Der eine Kellner hat so geglotzt, dass ihm ein Tablett mit Gläsern runtergefallen ist. Ach ja? Aber das Tollste weißt du ja noch gar nicht. Beim Essen habe ich neben einer gesessen, die wohnt auch in unserer Anlage, aber in Block B. Und die fährt jedes Jahr hierher, also fast jedes Jahr. Und was ist daran so toll? Pass auf, die hat mir nämlich erzählt, dass der Lustkreis von nebenan letztes Jahr auch hier war. Aber nicht mit dem Flittchen, sondern mit seiner Frau. Na und? Jetzt kommt's. Den einen Tag gehen die beiden los zum Wandern, da in diesem Krater, und die Frau stürzt ab, tot. erinnerst dich doch, was die von der Reiseleitung erzählt hat. Das war seine Frau. Als er wieder zurückflog, lag sie im Sarg im Gepäckraum. Und wenn du mich fragst, da hat er nachgeholfen. Du liest zu viel schlechte Krimis. Hör mal, wenn mir das passieren würde, könntest du dann im nächsten Jahr hier wieder Urlaub machen mit einer anderen Frau? Hier mache ich sowieso nie wieder Urlaub. Natürlich nicht. Aber merkwürdig ist das schon. Ich habe heute Morgen gekotzt. Es war nicht zu überhören. Wenn du es gehört hast, warum hast du dich nicht um mich gekümmert? Ich dachte, das ist so bei Schwangeren. Mir war hundeübel. Das hast du doch so gewollt. Dass du unser Kind nicht willst, weiß ich. Meinst du nicht, deine Mutter würde sich freuen? Lass meine Mutter aus dem Spiel. Was hat die damit zu tun? Immerhin ist es ihr erstes Enkelkind. Sie kennt dich ja noch nicht mal. Eben. Es wird höchste Zeit, dass sie mich kennenlernt. Gibst du mir mal die Sonnencreme? Bitte nicht auch das noch. Wenn ich mir Mama vorstelle, wenn sie das erfährt. Ich weiß genau, was für eine Frau sie sich für mich gedacht hat. Jedenfalls keine Tipse, die Monet nicht von Manet unterscheiden kann. Und Musik nur aus dem Radio oder von der Platte kennt. Ich weiß, du denkst, deine Mutter denkt, ich bin nicht fein genug für dich, weil ich nicht Klavier spielen kann und mein Vater kein Professor war. Aber wenn unser Baby erst mal da ist... Setzt sie sich hin und strickt Jäckchen, oder was? Quatsch. Aber freuen wird sie sich. Wenn sie dich liebt, freut sie sich doch über ein Kind von dir. Aber nicht über eins von dir. Ich höre Mama schon sagen, musste das denn sein, mein Junge, mit dieser Frau? Ich habe ja nie verstanden, warum du ihr nichts von uns erzählt hast. Es hat sich nicht ergeben. Nicht ergeben? Seit 5 Jahren. Aber mit dieser Geheimnistour reißt jetzt Schluss, das sage ich dir, und wenn ich selbst zu deiner Mutter gehe. Ich bring sie um. Ich bring sie um. Machen Sie auch einen Strandspaziergang? Das ist jedenfalls vernünftiger, als in der Sonne zu rösten, nicht wahr? Annabella kann ja davon nicht genug bekommen, aber für mich ist das nichts. Ich habe von dem Unglück... Unglücksfall? Ihre Frau, ihre... zweite Frau letztes Jahr. Ja, das war furchtbar. Verzeihen Sie, ich spreche nicht gern darüber. Aber warum sind Sie dann wieder hier? Ich liebe diese Insel. Vielleicht wollte ich auch die Schatten der Vergangenheit verjagen. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nicht indiskret sein. Nein. Wie Sie wissen, habe ich es verstanden, mich über den Verlust hinwegzutrösten. Annabella ist wirklich ein bemerkenswertes Mädchen. So jung, so frisch. Und ich müsste lügen, wenn ich behauptete, meine zweite Ehe sei eine glückliche gewesen. Ihre Frau ist damals abgestürzt. Der Weg ist unbefestigt, sehr schmal und steinig, kein Geländer. Und sie war im Wandern nicht geübt. So jemand unterschätzt oft die Gefahr. Aber Sie sollten diese Wanderung unbedingt machen. Die Landschaft ist atemberaubend. Das werde ich auf jeden Fall. Aber natürlich gehe ich allein. Darüber würde ich an Ihrer Stelle noch einmal nachdenken. Ich halte das nicht aus. Keinen Tag halte ich das länger aus. Oh, mir ist so übel. Oh Gott. Ich dachte, es sei einem nur morgens schlecht. Vielleicht hast du zu lange in der Sonne gelegen. Du hast recht. Und alles, was man davon hat, ist Sonnenbrand. Du hast mich hinten nicht richtig eingecremt. Morgen bleibe ich den ganzen Tag im Schatten. Und du? Ich will endlich in die Caldera. Wandern? Was denn sonst? In 2 Tagen ist der Urlaub zu Ende. Du hast ja recht. Weißt du was? Ich komme mit. Bist du wahnsinnig? Warum? Ich habe keine Lust, den ganzen Tag hier herumzuhocken und auf dich zu warten. Aber du hast doch gehört, wie gefährlich, und schließlich bist du schwanger. Naja, im 9. Monat würde ich es auch nicht machen. Aber noch bin ich recht sicher auf den Beinen. Ich überlege mir es noch. Wer weiß, nachher ist mir morgen wieder so schlecht. Kommst du ins Bett? Gleich. Ich will nur noch mal die Karte studieren. Na dann. Gute Nacht, mein Schatz. Das ist die Gelegenheit. Sie könnte stolpern. Ich reiche ihr die Hand und dann... Aber das ist ja Wahnsinn. Nein, Mord. Und wenn ich gar nicht nachhelfen muss? Ihr wird plötzlich übel oder sie bekommt Höhenangst. Dann ist überhaupt alles aus. Da kann sie nicht vor und zurück. Ich muss gar nichts machen, nur weitergehen, so tun, als ob ich ihr Schreien nicht höre. Kein Mensch wird mich verdächtigen. Doch. Der Mann. Der Mann von nebenan. Er weiß, dass ich sie loswerden will. Er presst mich dann womöglich. Nein, kann er ja nicht. Schließlich hat er selbst gemordet. Vielleicht auch schon seine erste Frau. Zwei Todesstürze. Das ist doch kein Zufall. Ich müsste ihn dazu bringen, dass er mir die Morde gesteht, einen zumindest. Dann kann er mich nicht mehr erpressen, wenn ich sie umbringe. Guten Abend. Ich habe Sie erwartet. Ich war noch nicht müde und dachte, habe auch eine Flasche Wein mitgebracht. Annabella ist in der Diskothek am Strand und wird mit ihren lasziven Bewegungen das heiße Blut der spanischen Männer zum Kochen bringen. Ich gebe zu, dass dieser Gedanke durchaus auch etwas Reizvolles hat. Aber zu Ihnen, junger Freund. Ich vermute, Sie möchten von mir einige Tipps für Ihre Wanderung morgen. Ich sehe, Sie haben die Wanderkarte mitgebracht. Ja, genau. Meine Freundin will nämlich eventuell doch mit. Da dachte ich... Ich könnte Ihnen die gefährliche Stelle zeigen, die, wo der Weg am schmalsten und der Abgrund am tiefsten ist. Natürlich, um vorher umkehren zu können, damit nichts passiert. Aber natürlich. So, sehen Sie hier den gelben Punkt. Da steht La Cumbrecita. Das ist ein Aussichtsplateau. Bis dahin ist der Weg relativ bequem. Er verläuft dann um eine Biegung. Von der Aussichtsplattform ist er ab da nicht mehr einsehbar und wird auch kaum begangen. An diesem roten Punkt hier sind Sie dann circa 1500 Meter hoch. Wer da nicht schwindelfrei ist. Aber so, dann lassen Sie uns erst einmal anstoßen. Auf die Erfüllung unserer Wünsche. Ich glaube, Sie missverstehen mich. Ich gebe zu, ich habe ein paar Probleme mit meiner Freundin. Die neue Situation war ein Schock, aber denken Sie jetzt nicht, ich schleppe Sie mit in die Berge, um... Um Sie in den Abgrund zu stürzen? Aber mitnichten, junger Freund. Nie würde ich Sie einer so rohen Tat für fähig halten. Sie machen sich lustig über mich. Nicht doch, nicht doch. Ich möchte Sie nur beruhigen. Ihnen versichern, dass ich auf Ihrer Seite stehe. Und was kostet dich das? Darf ich Ihnen nachschenken? Nein. Aber Sie erlauben doch, dass ich... Prost, mein Freund. Ach, machen Sie doch nicht so ein Gesicht. Sie sehen ja aus, als planten Sie ein Verbrechen. Und wenn ich das täte? Dann würde ich Ihnen bei der Durchführung Ihres Vorhabens gutes Gelingen wünschen. Entschuldigen Sie, das war wohl etwas frivol. Das gute Gelingen eines Verbrechens hängt doch immer davon ab, ob es einen Mitwisser gibt, nicht wahr? Das ist richtig und muss von vornherein bedacht werden. Ich werde die Wanderung wohl nicht machen. Stellen Sie sich vor, meiner Freundin passiert etwas. Sie käme vielleicht sogar zu Tode. Müssten Sie nicht zwangsläufig denken, ich hätte sie umgebracht? Und müssten Sie dieses Wissen nicht ebenso zwangsläufig der Polizei mitteilen? Aber nein, mein Freund. Sie sind ein netter junger Mann. Ich habe nichts gegen Sie. Warum sollte ich Ihnen Schwierigkeiten machen? Ich hatte Glück. Meine zwischenmenschlichen Probleme haben sich ohne mein Zutun gelöst. Ja, auch wenn Sie das Gegenteil glauben. Ich bin kein Mörder. Wenn man den Mord, der in Gedanken begangen wird, einmal ausnimmt. Aber ich respektiere das Verbrechen aus Leidenschaft. In Ihrem Fall wohl eher das aus fehlender Leidenschaft. Es sei denn, Sie geben mir Anlass, Sie nicht mehr zu mögen. Darf ich Ihnen nachschenken? Ja, bitte. Wussten Sie, dass Annabella Sie sehr attraktiv findet? Nein, ich... Das ist sehr schmeichelhaft, aber... Vergessen Sie es bitte. Zu Annabellas Eigenschaften gehört, dass sie viele Männer attraktiv findet. Sie ist eine Art weiblicher Trochanan, um nicht zu sagen eine Nymphomanin. Wer weiß, an welchen muskulösen Leib sie gerade ihre kleinen Brüste presst. Aber diesen Mann kenne ich nicht. Sollten hingegen Sie auf die Idee kommen, Annabellas kleine Schwäche auszunutzen, bekämen Sie einen durchaus ernstzunehmenden Feind. Aber Sie sind ja ein kluger, junger Mann. So einen Fehler würden Sie nicht machen. Nicht bei dem, was Sie sich vorgenommen haben. Entschuldigen Sie mich bitte, ich bin müde. Aber natürlich, ruhen Sie sich aus. Das wird ein anstrengender Tag morgen. Das? Wer ist da? Wo warst du? Es ist 3:30. Unterwegs, spazieren. Du hast ja getrunken. Wo warst du? In der Diskothek, unten am Strand, ein bisschen tanzen. Das finde ich ja toll. Lässt mich hier liegen und amüsierst dich die ganze Nacht. Hätte ich dich denn wecken sollen? Ich war eben noch nicht müde. Wie du riechst. Nach Zigaretten und Bier und Parfüm. Hör schon auf, ich will schlafen. Mit wem hast du getanzt? Weiß ich nicht. War denn das da? Nur sie, nur Annabella. Ach, jetzt verstehe ich. Du hattest ein Rendezvous mit dieser Annabella, diesem Flittchen. Das habe ich doch die ganze Zeit gewusst, dass du scharf auf sie bist. Sie auf mich? Und wie? Du hast also mit ihr getanzt, ja? Warum nicht? Und danach? Danach habt ihr euch noch ein wenig in den warmen Sand gelegt, nicht wahr? Oh ja. Und dann? Dann hast du es mit ihr getrieben, du Schwein. Mich hast du den ganzen Urlaub nicht angerührt. Und mit der Schlampe schläfst du, gibst doch endlich zu. Ich gebe überhaupt nichts zu, weil es nicht zuzugeben gibt. Ist das einfach höher oder was? Ich spüre doch, dass du mich belügst. Ich spüre das. Du bist hysterisch, das ist alles. Glaub mir doch endlich... Ich habe mit diesem Mädchen getanzt, ein Glas getrunken, das war's, Punkt. Schwörst du? Ja, ich schwöre. Bei deiner Mutter? Du machst mich wahnsinnig. Es ist doch nur so. Ich könnte es nicht ertragen, wenn du mit einer anderen Frau schläfst. Ja. Bringst du mich um, ich weiß. Noch böse, Schatz? Nein, warum? Na, wegen gestern Nacht. Ich kann mich selbst nicht leiden, wenn ich so eifersüchtig bin. Schon gut. Du, unser Nachbar scheint aber noch viel eifersüchtiger zu sein als ich. Wie meinst du das? Na, heute Morgen, als du in der Dusche warst, habe ich gehört, wie sie sich gestritten haben. Weißt du, wie er seine Annabella genannt hat? Eine läufige Hündin. Und dem Kerl, mit dem sie es letzte Nacht getrieben hat, würde er es noch heimzahlen. Er weiß alles. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sei froh, dass du nur getanzt hast mit ihr. Das hast du doch, nicht wahr? Fang nicht wieder damit an. Geht's noch lang bergauf? Du wolltest ja unbedingt mit. Ich hab dir gleich gesagt, dass es anstrengend wird. Da vorne ist so ein Aussichtsplatz. Da halten wir an. Ja, Schatz? Da wollte ich sowieso umkehren. Aber warum denn? Ich find's einfach toll hier. Die Berge, der Himmel. Du musst dir keine Sorgen um mich machen, Schatz. Ich fühle mich gut. Es ist so angenehm kühl hier oben. Das hier ist La Cumbrecita. Der gelbe Punkt auf der Karte. Man soll bei klarem Wetter bis zur anderen Seite der Insel sehen können. Da hinten kommen Wolken. Gibst du mir aus deinem Rucksack was zu trinken, Schatz? Lass uns zurückgehen, wenn es sich jetzt auch noch bezieht. Ach nein, nur noch ein kleines Stückchen, bitte. Aber ab hier wird der Weg gefährlich. Du weißt doch, die Frau, die... Eben, das will ich doch sehen. Vielleicht ist ein Kreuz aufgestellt. Ich habe alles getan, mein Gott. Ich habe wirklich alles getan, um sie zurückzuhalten. Wenn jetzt etwas passiert... Du bist verrückt, aber bitte. Auf eigene Gefahr. Hey, lauf nicht gleich los. Bleib hinter mir. Ich bin schneller als du. Los, beeil dich. Wie albern sie aussieht mit ihrem winzigen Rucksack. Da kann nicht mehr drin sein als Kamm und Puderdose. Und dieses knallige Pink tut richtig in den Augen weh. Man muss ins Grüne gucken. In die Bäume. Die sind da unten. Tief unten. Schatz, wo bleibst du? Warum läuft sie so schnell? Das ist ja Wahnsinn. Der Weg ist einen Meter breit. Ein kleiner Stein, sie hat so dünne Sohlen. Meine sind aus Gummi. Und schwer. Unglaublich schwer. Ich bekomme die Füße gar nicht mehr hoch. Wo ist sie? Ich sehe nur noch einen Punkt, einen tanzenden rosa Punkt. Mir wird schlecht, nein, schwindlig. Mein Gott, mir ist schwindlig. Das darf doch nicht. Ich muss anhalten, sofort stehen bleiben. Tief Luft holen und bloß nicht hinunterschauen. Das Gesicht zum Berg drehen. Festhalten. Alles bröckelt. Ich darf nicht hinuntersehen. Dieser Sog in die Tiefe. Wo ist sie? Sie muss mich retten. Retten. Ich rutsche. Ich falle. Ich. Schatz? Was ist mit dir? Dir ist doch nicht etwa... Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht. Das dürfte nicht wahr sein. Der große Wanderer. Was hat er mir nicht immer für Vorträge gehalten? Und jetzt klebt er da an der Wand und kann ich vor nicht zurück. Sei still. Sei doch still. Entschuldige, Schatz. Aber es sieht einfach zu komisch aus. Dein Gesicht ist ganz voll Dreck mit Winseltaschentuch. Nein, nein. Du musst mir helfen. Hör zu. Du schiebst dich jetzt vorsichtig an mir vorbei. Ganz vorsichtig. Und dann stellst du dich vor mich und gehst langsam den Weg zurück. Hast du verstanden? Ich bleibe dann ganz dicht hinter dir. So könnte ich es schaffen. Nur so. Bitte hilf mir. Dein Rucksack ist mir im Weg. Kannst du dich nicht rumdrehen oder schnall ihn ab? Nein, versteh doch. Bitte, ich darf mich nicht bewegen. Wenn ich runtergucke, dann... Und mach schon schnell, ich kann nicht mehr. Ja, ja. Wenn du wenigstens ein kleines Stückchen rücken würdest. Das ist ja alles locker. Bröselt so weg, wenn man sich festhalten will. Du musst es schaffen. Du musst. Sonst bin ich verloren. So oder so. Warte. Warte. Gleich hab ich's. Noch ein Schrittchen. Schatz? Schatz, ich... Ah! Sie hörten Abgrundtiefe Liebe, ein Kriminalhörspiel von Sabine Ludwig. Es sprachen Simone von Sklenitzky, Werner Kuske, Jürgen Thormann, und Lisa Adler. Musik: Franz Josef Grümmer, Black Föß, Sylvain Cassap Quartett. Redaktion: Beate Möller. Regieassistenz: Clarisse Cosset. Schnitt: Dagmar Goik. Ton: Hans-Jörg Saladin. Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Berlin 1994.